Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen bei Rentschler, dem größten Kaufhaus der Stadt. Hier gleich unsere heutigen Angebote. Damenblusen in allen Größen und Farben für nur 15 Euro. Jeanshosen, beste Qualität, nur 17 Euro. Und Herrenschuhe schon ab 25 Euro, damit das Laufen wieder Spaß macht. Diese Angebote dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Greifen Sie zu. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen bei Rentschler, dem größten Kaufhaus der Stadt. Hier gleich unsere heutigen Angebote. Damenblusen in allen Größen und Farben für nur 15 Euro. Jeanshosen, beste Qualität, nur 17 Euro. Und Herrenschuhe schon ab 25 Euro, damit das Laufen wieder Spaß macht. Diese Angebote dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Greifen Sie zu. Ende von Teil 1.